Ich danke, Herr Bürgermeister. Ich danke Ihnen für die schöne Rede. Clara. Alfred. Schön, dass du gekommen bist. Das habe ich mir immer vorgenommen. Mein Leben lang. Seit ich Güllen verlassen habe. Das ist lieb von dir. Auch du hast an mich gedacht? Natürlich. Immer. Nur das weißt du doch, Clara. Es war wunderbar. All die Tage, die wir zusammen waren. Eben. Sehen Sie, Herr Lehrer, die habe ich im Sack. Nenne mich, wie du mich immer genannt hast. Mein Wildkätzchen. Flöri. Wie noch? Mein Zauberhexchen. Ich nannte dich mein schwarzer Panther. Der bin ich noch. Unsinn. Du bist fett geworden. Und grau und versoffen. Doch du bist dieselbe geblieben, Zauberhexchen. Ach was. Auch ich bin alt geworden und fett. Dazu ist mein linkes Bein dahin. Ein Autounfall. Doch die Prothese ist vortrefflich. Findest du nicht? Lässt sich gut bewegen. Ja, also ich wäre nie drauf gekommen. Wildkätzchen. Darf ich dir meinen 7. Gatten vorstellen, Alfred? Besitzt Tabakplantagen. Führen eine glückliche Ehe. Aber bitte. Komm, Obi, verneig dich. Buongiorno, amico. Come sta? Ist er nicht nett mit dem schwarzen Schnurrbart? Denk nach, Mobby. Oh. Fester. Oh. Ah. Noch fester. Ma non ci riesco, Mausi. Ich kann nicht mehr fester nachdenken. Wirklich nicht. Natürlich kannst du's. Probier's nur. Oh. Ah. Oh. Siehst du, es ging. Nicht wahr, Alfred? So wirkt er fast dämonisch. Hochinteressant. Nun will ich mich in Güllen umschauen. Polizeiwachtmeister Hahnke, gnädige Frau, steht zu Ihrer Verfügung. Danke. Ich will niemanden verhaften, aber vielleicht wird Güllen Sie nötig haben. Drücken Sie hin und wieder ein Auge zu. Das schon, gnädige Frau. Wo käme ich in Güllen sonst hin? Schließen Sie lieber beide. Ganz klar. Ganz mein Zauberhexchen. Gnädige Frau. Darf ich vorstellen, gnädige Frau, unser Pfarrer. Ei, der Pastor. Pflegen Sie Sterbende zu trösten? Ich gebe mir Mühe. Auch solche, die zum Tode verurteilt wurden? Gnädige Frau, die Todesstrafe ist in unserem Lande abgeschafft. Man wird sie vielleicht wieder einführen. Oh, Wildkätzchen, was du doch für ausgelassene Witze machst. Und hier, gnädige Frau, Dr. Nüßlin, unser Arzt. Gnädige Frau. Verfertigen Sie die Totenscheine? Totenscheine? Kommt jemand um? Allerdings, gnädige Frau, meine Pflicht, von der Behörde angeordnet. Stellen Sie in Zukunft Herzschlag fest. Köstlich, einfach köstlich. Einen goldenen Humor besitzt die Clara. Sie zum Totlachen, diese Bonbons. Ich weiß nicht, Herr Ill. Solche Späße gehen durch Mark und Bein. Nun will ich ins Städtchen. Nee, Frau, darf ich meinen Arm? Was fällt Ihnen ein, Bürgermeister? Ich marschiere nicht meilenweit mit meiner Prothese. Seit meinem Unfall bewege ich mich nur per Sänfte. Robby und Tobi, her damit! Yes, ma'am. Zwei Gangster aus Manhattan. Yes, ma'am. In Sing Sing zum elektrischen Stuhl verurteilt. Auf meine Fürbitte zum Sänftetragen freigelassen. Kostete mich $1,000,000 pro Fürbitte. Die Sänfte stammt aus dem Louvre. Tragt mich in die Stadt, Robby und Tobi. Yes, ma'am. Doch zuerst in die Petersche Scheune und dann in den Konradsweiler Wald. Ich will mit Alfred unsere alten Liebesorte besuchen. Wildkätzchen. Schaff das Gepäck und den Sarg, unterdessen in den goldenen Apostel. Den Sarg? Ich brachte einen Sarg mit. Ich kann ihn vielleicht brauchen. Los, Robby und Tobby. Yes, ma'am.